Am 20. November gab es im Hotel 25. April in Pyongyang eine Geburtstagsfeier für die Teilnehmerinnen des 6. Kongresses des Demokratischen Frauenbundes Koreas.